Deutschlandfunk. Nachtradio. Im Nachtradio hören Sie den Soundcheck. Knapp 2 Stunden lang Musik. Knapp 2 Stunden lang Musik, heute Nacht von Pink Floyd. Die Sendung heißt Die geheimnisvolle Untertasse, Rick Wright und Pink Floyd. Die geheimnisvolle Untertasse natürlich deshalb, weil die zweite Pink Floyd LP aus dem Jahr 1968 A Saucer Full of Secrets hieß. Und Richard Wright im Untertitel deshalb, weil Richard Wright, der Keyboarder der Band Pink Floyd, vor wenigen Monaten am 15. September 2008 in London verstorben ist. Richard Wright, der Keyboarder, wie gesagt von Pink Floyd, das unterschätzteste Mitglied möglicherweise dieser Band, Zeit seines Lebens mit Pink Floyd verbunden. Und er hat ein paar Solo-LPs, respektive Solo-CDs gemacht, dazu später. Aber im Vordergrund steht natürlich die Band an sich, Pink Floyd, 1964 gegründet. Kurios genug, denn es wird viele, viele Leute auf der ganzen Welt geben, die mit The Wall zum ersten Mal mit Pink Floyd in Verbindung gekommen sind. Und das war 1979. Jugendliche also, oder Kinder vielleicht sogar, noch damals 1979, die The Wall gehört haben und keine Vorstellung davon hatten, dass die Band bereits seit 1964 existierte. Gegründet in London. Schul- bzw. Studienfreunde, die 4 Gründungsmitglieder dazu gleich. Und 1967 die erste LP, A Piper at the Gates of Dawn. Und daraus Astronomy Domini, Pink Floyd. Metronomy Domini, geschrieben von Syd Barrett, wie fast alle Songs auf ihrer ersten LP aus dem Jahr 1967, Pipe at the Gates of Dawn. Pink Floyd oder The Pink Floyd Sound, wie sie eigentlich ganz zu Anfang hießen. Das waren Nick Mason, der Schlagzeuger, Roger Waters, der Bassist, Rick Wright, der Keyboarder und eben Syd Barrett, der Sänger und der Gitarrist der Band, der bei den ersten beiden LPs dabei war. Das heißt, auch bei der LP, die an den Titel dieser Sendung angelehnt ist, die geheimnisvolle Untertasse, ist auch so Full of Secrets. Auch bei dieser LP ist er noch dabei gewesen. Der nächste Song, den wir hören, ist zwar von Roger Waters geschrieben, aber wie gesagt, es waren noch die vier Gründungsmitglieder Mason, Waters, Wright und Barrett. Und der Song von dieser LP aus dem Jahr 68, den wir hören, der heißt Set the Controls for the Heart of the Sun, Pink Floyd. Thank you. ein Blues, wenn man so will. More Blues hieß dieser Song, komponiert von allen Bandmitgliedern. Das waren zu dieser Zeit Waters, Wright, Gilmer und Mason. Sid Barrett war ausgestiegen, beziehungsweise man hatte Sid Barrett hinausgeschmissen, weil er unzuverlässig geworden war, weil er im Einfluss, unter Einfluss von Drogen und Alkohol nichts mehr für die Band tat, weil er nicht zu Konzerten kam, weil er nicht zu Proben kam, weil er, behaupten manche, sogar ein wenig verrückt im Kopf geworden sei. Man schmiss ihn also raus und das neue Mitglied ist David Gilmer geworden. Ebenfalls Gitarrist und auch Sänger und natürlich auch Songautor. Man hat es ein paar Wochen, ein paar Monate versucht, zu fünft weiterzumachen, also mit Sid Barrett, aber das klappte irgendwie nicht. Und das, was wir also hörten, ein Album, ein Song aus dem Album von 1969, More hieß dieses Album, das ist Filmmusik gewesen. Filmmusik eines Films, der auf Deutsch Gier nach Lust hieß, Regie Babette Schröder. Und was man dieser EP anmerkte, war, dass manche Songs einfach nur zur szenischen Unterhaltung geschrieben worden sind. Natürlich andere standen für sich selbst. Und rückblickend sagte die Band, dass das eine Abwechslung gewesen sei, diese Filmmusik mit dem Titel More. Dann erschien Oma Goma und daraus erst einmal der Song, der Oma Goma damals bekannt gemacht hat. Careful with that X, Eugene Pink Floyd. careful with that ex, Eugene. Pink Floyd. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1969. Eine Doppel-LP, Oma Gumma, damals. Und darüber hinaus eine der Doppel-LPs der Musikgeschichte. Was war das Besondere an Oma Gumma? Die eine LP, LP 1, ist eine Live-LP gewesen. Eben hörte man im Hintergrund noch ein wenig Applaus nach einer kurzen Zeit der Pause, nachdem Careful with an Ex Eugene zu Ende war. Eine LP, also live, aufgenommen im College of Commerce in Manchester und im Mother's Club in Cambridge, und die andere LP im Studio produziert. Der Studioteil, der basierte größtenteils auf Richard Wrights Ideen. Die Schallplattenfirma hatte vor, die beiden LPs getrennt auf den Markt zu bringen, aber Richard Wright bat die Schallplattenfirma, beide LPs zusammen zu veröffentlichen, was die Firma dann auch tat. Auf LP 2 ist ein Stück von Richard Wright, von dem Keyboarder, das heißt Sisyphus Part 1, Sisyphus Part 2, Sisyphus Part 3 bis hin zu Sisyphus Part 4, und das hören wir jetzt. Pink Floyd bzw. Richard Wright, Sisyphus Part 1, 2, 4. We'll be right back. Pink Floyd bzw. Richard Wright, deren Keyboarder mit dem Song Sisyphus Part 1, Part 2, Part 3, Part 4. Richard Wright spielte seinen Flügel nicht nur mit den Tasten, sondern bearbeitete die Saiten im Inneren auch direkt. Alle vier benutzten elektronische Instrumente, rückwärts laufende Tonbänder und weitere technische Spielereien auf der Höhe der Möglichkeiten der damaligen Zeit. Und man kann es sich vielleicht nicht mehr vorstellen, aber solche Musik, psychedelische Musik eindeutig, lief damals durchaus in diversen Diskotheken. Sicherlich nicht das Stück, aber ganz bestimmt Careful with That Axe, Eugene, oder auch zum Beispiel ein Song der nächsten LP, If, ist der Song, den ich meine, von der LP Atom Heart Mother, erschien 1970, diese LP, mit einigen Spielereien auch sie versehen. Zum Beispiel wird der Plattenspieler nicht abgestellt und es gab Plattenspieler, die sich nicht von selbst abstellten. Der Lenko etwa, der Lenko 1175. Wird der Plattenspieler also nicht abgestellt, tropft der Wasserhahn beliebig lange weiter, der am Ende der Schallplatte auf der Rille zu hören ist. Auf dem Cover von Atom Heart Mother eine Kuh. Das originale Albumcover zeigte lediglich eine Kuh auf einer Wiese, ohne Text oder sonstige Hinweise, was das Album enthält. Das Cover wurde, wie viele andere Cover von Pink Floyd auch, von der Londoner Designergruppe Hypnosis gestaltet. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie meinten, sie hätten ein Space Rock Image bekommen und diesen Stil, diesen ganz bestimmten Stil, den war eben nur diese Kuh auf dem Cover von Atom Heart Mother. Was gibt es zu Atom Heart Mother noch zu erzählen? Produziert wurde die LP, wie auch Oma Gummer, in den Abbey Road Studios in London. Also genau da, wo die Beatles auch produziert hatten. Einen Song hören wir von Atom Heart Mother. Einen Song, den Richard Wright geschrieben hat und der sich um die Band dreht, der den Rock'n'Roll-Lebensstil der Band kritisiert, wenn man so will. Summer 68, Pink Floyd. Thank you.